Chief, die Öffentlichkeit ist beunruhigt. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern zu den vermeintlichen Werwolfsattacken sagen? Zunächst einmal möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie mir an dieser Stelle die Möglichkeit geben, dieses Gerücht aus der Welt zu schaffen. Dem Bürger dieser Stadt sage ich, es gibt keine Werwölfe. Weder hier in L.A. noch sonst irgendwo auf der Welt. Und wie erklären Sie dann die Toten, die jeweils zur Vollmondnacht mit durchgebissener Kehle aufgefunden wurden? Ach, das sind doch eindeutig Gangrivalitäten. Und das Heulen? Entschuldigen Sie, aber ich habe weder Zeit noch Lust, mich an irgendwelchen wilden Spekulationen zu beteiligen. Nachts heulen nun mal auch Hunde, das ist doch völlig normal. So normal, dass sich, zumindest unseren Informationen zufolge, bereits Spezialagenten der Agency des Problems angenommen haben? Ich muss Sie doch wirklich bitten, sachlich zu bleiben. Aber ich sage es gerne noch einmal in aller Deutlichkeit. Es gibt keine Werwölfe in L.A. Es gibt auch keine ominöse Geheimorganisation namens Agency. Und das sind nun mal die Fakten. Chief, ich danke Ihnen für dieses offene Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun viel Vergnügen mit unserer langen Nacht der Super Party Hits. Werwölfe? L.A. dreht echt am Rad, das muss die Hitze sein. Nick, wie siehst du denn aus? Später. Hast du Handschellen? Handschellen? Wofür? Hast du nun welche oder nicht? Im Schlafzimmer? Und da steh dich meine Sachen zu durchwühlen. Was fällt dir ein? Was wird das denn, wenn es fertig ist? Eine Protestveranstaltung? Warum kettest du dich an meinem Bett fest? Zu meiner und deiner Sicherheit. Und du weißt wirklich nicht mehr, wie du da hingekommen bist? Wenn ich es dir doch sage. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr. Zumindest nicht an die letzten Tage. Und deine Verletzungen? Keine Ahnung. Aber du musst dich doch wenigstens an irgendetwas erinnern. Schließlich hast du auch hierher gefunden. Es ist, als wären die letzten Tage vollkommen ausgelöscht. Und was ist denn deine letzte konkrete Erinnerung? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wir waren der Anti-Drogen-Taskforce zur Unterstützung zugeteilt. Operation Tantalus. Vier Wochen vor Spezialagent Nick Dubronskis mysteriösem Verschwinden war mit dem Anlaufen der Operation Tantalus zum entscheidenden Schlag gegen den illegalen Drogenhandel, der die Stadt einem Kraken gleich im Würgegriff hielt, ausgeholt worden. Das vereinte Vorgehen nahezu sämtlicher Regierungsorganisationen sollte einen Großangriff an allen Fronten gegen die Narkokriminalität einläuten. Der Agency als der wohl schlagkräftigsten Organisation zur Verbrechensbekämpfung kam dabei besondere Bedeutung zu. Sie war der lose Bund hochspezialisierter Fachleute, die gestählt durch ein gnadenloses Ausbildungsprogramm in der Lage waren, sich undercover und ohne jegliche Rückendeckung als autarke Einheit dem Bösen an jedem Ort der Welt entgegenstellen zu können. Einer dieser Männer war Nick Dubronski, dessen Kombination aus stahlharten Handkanten, automatischen Waffen und messerscharfem Verstand den Mächten der Finsternis schon so manche Niederlage bereitet hatte.